In den späten Abendstunden bis in die Nacht hinein trällert die Nachtigall ihr Lied. Ihr perlender und variationsreicher Gesang genießt zu Recht Weltruhm.